Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute mit einem Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Joris Karl Heusmanns, Monsieur Bougrand in Pension, bearbeitet von Elisabeth Panknin. Es ist die Geschichte des kleinen Beamten Bougrand, die Heusmanns im Jahr 1888 niederschrieb. Die Geschichte eines Beamten, der vorzeitig wegen moralischer Invalidität in den Ruhestand versetzt wird. Monsieur Bougrand aber will sich mit den Regeln des öffentlichen Dienstes nicht abfinden und begibt sich in einen wahrhaft heroischen und gleichermaßen tragikomischen Widerstand gegen die Pensionierung, das fortschreitende Alter und die unerbittlich fortschreitende Zeit. Bekannt ist der 1848 in Paris geborene Autor Joris Karl Heusmanns bei uns vor allem durch seinen 1884 erschienenen Roman »A rebours« gegen den Strich, ein Schlüsselwerk der literarischen Dekadenz des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Heusmanns kannte die Welt des Monsieur Bougrand, denn er selbst war im Hauptberuf Angestellter des Innenministeriums. Ein höherer Beamter, der sich mitunter auch selbstironisch über die geistlose Routine des Büroalltags geäußert hat. Doch Monsieur Bougrand ist alles andere als ein Selbstporträt des Autors. Weit eher deutet er voraus auf die angestellten Welten eines Kafka und die Entdeckung der Verwaltungssprache für die Literatur. Monsieur Bougrand, bitte zum Büroleiter. Monsieur Bougrand, bitte zum Büroleiter. Monsieur Bougrand in Pension. Ein Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Joris Karl Heusmanns. Bearbeitung und Regie Elisabeth Panknin. Monsieur Bougrand betrachtete niedergeschlagen die ungenauen Teppichblumen und konnte dem Leiter des Büros, Monsieur Devin, nur mit Mühe folgen. Ja, mein lieber Bougrand, ich habe Sie verteidigt, ich habe für Sie gekämpft, ich habe die Personalabteilung mit allem Nachdruck gebeten, Ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Aber umsonst. Ja. Sie werden nächsten Monat wegen Gebrechen, die eine Folge Ihrer Amtsausübung sind, in den Ruhestand versetzt. Aber ich habe keine Gebrechen. Ich bin gesund. Ich habe... Ja. Aber jemandem, der die gesetzlichen Regeln in diesem Punkt genauso gut kennt wie Sie, werde ich nichts Neues sagen. Ja. Das Zivilrentengesetz vom 9. Juni 1853 erlaubt, Sie wissen es, dieser Interpretation. Die Verordnung vom 9. November desselben Jahres betreffs der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung besagten Gesetzes verfügt in einem ihrer Artikel... Ja, Artikel 30. Sie sagen es. Dass Staatsbedienstete wegen moralischer Invalidität vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden können. Ausgenommen Künstler. Ausgenommen Künstler. Monsieur Bougrand hörte nicht mehr zu. Mit dem trüben Blick eines betäubten Tieres musterte er das Arbeitszimmer des Büroleiters, das er sonst auf Fußspitzen betrat, ehrfurchtsvoll wie eine Kapelle. Das nüchterne und kühle, doch vertraute Zimmer kam ihm plötzlich trist und aufgeblasen vor. Feindselig. Mit seiner mattgrünen, samtgestreiften Tapete, den in Eiche bemalten, verglasten Bücherschränken voller Gesetzblätter, den gesammelten Verwaltungsakten in ihren Spezialeinbänden aus gesprenkeltem Kalbsleder, dem stutzuhrgeschmückten Kamin, dem Rosshaar-Kanapee, dem Teppich mit seinen kohlähnlichen Rosen. Ach, wollten Sie etwas sagen? Wie bitte? Nun, ich versichere Ihnen... Ist mein Nachfolger schon bestimmt, damit ich ihn noch einarbeiten kann? Nicht, dass ich wüsste. Deshalb wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie Ihren Dienst so lange weiter versehen würden, bis es neue Order gibt. Ja, also Sie wissen, wie sehr ich Sie immer geschätzt habe. Es tut mir aufrichtig leid, Sie gehörten ja gewissermaßen zum Inventar. Alles Gute für Ihr weiteres Leben. Monsieur Bougrand kehrte in sein Zimmer zurück und sank vernichtet auf einen Stuhl. Gleich darauf war ihm, als würde er erdrosselt. Luft, Luft, ich ersticke. Er setzte seinen Hut auf und ging hinaus. Er lief besinnungslos durch Straßen und strandete schließlich, ohne zu wissen, wo er war, auf einer Bank in einer kleinen Grünanlage. Es ist also wahr, die schicken mich in Rente, ihren besten Mitarbeiter. Noch vor ein paar Monaten haben sie mich ausgezeichnet. Unglaublich. Das ist der Dank für die vielen Überstunden, meine geopferten Wochenenden, meine Treue und mein Enthusiasmus für diese verkommene Anstalt. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das lasse ich nicht mit mir machen. Ich gehe bis zum obersten Verwaltungsgericht, genau dorthin. Zum obersten Verwaltungsgericht. Ich mache eine Eingabe. Und was dann? Meine Sache wird abschlägig beschieden und kommt mich teuer zu stehen. Langsam, bedächtig ging er im Geiste noch einmal die Artikel des Gesetzes durch. Er tastete die Brücken zwischen den Artikeln ab. Auf den ersten Blick wirkten die Wege ungefährlich, gut beleuchtet und gerade. Dann verzweigten sie sich allmählich, führten in dunkle Biegungen und schwarze Sackgassen. Ja, man bricht sich das Genick. Überall Fußangeln. Der Gesetzgeber hat alles vorhergesehen. Den Fall eines Stellenabbaus, eines der gängigsten Mittel, um Leute loszuwerden. Man streicht ihre Stelle, richtet sie ein paar Tage später unter anderer Bezeichnung wieder ein und die Sache ist geritzt. Dann kommen körperliche Gebrechen und schließlich die einfachste Methode, die sogenannte moralische Invalidität, bei der man keinen Arzt hinzuziehen musste, ein einfacher, von der Leitung der Personalabteilung gegengezeichneter Bericht des Vorgesetzten genügt. Ihr Schufte, mich für verkalkt zu erklären? Der Minister will einen Günstling unterbringen. Die Stellen mit Rentenanspruch werden immer rarer, ist doch klar. Seit Jahren hatte es in den Büros massive Einschnitte gegeben. Und der alte Mitarbeiterstamm, zu dem Monsieur Bougrand zählte, wurde verjüngt. Die jungen Leute haben keine Überzeugung mehr. Sie gehen keiner Sache auf den Grund und schludern ihre Arbeit nur so dahin. Hauptsache, sie ecken nicht bei ihren Chefs an. Aber wirkliches Interesse für die Verwaltung haben sie nicht. Zu meiner Zeit gab es Büropianisten, die virtuos alle Nuancen der Amtssprache verstanden. Welcher Angestellte weiß heute noch die heikle Klaviatur der Briefschlüsse zu gebrauchen? Heute schrieb man von Ministerium zu Ministerium, ohne große Umstände zu machen, wie Händler und Kleinbürger. Selbst die Faveur, jene schmalen Bänder aus grüner, blauer oder blau-weiß-roter Seide, die Briefe aus mehr als zwei Blättern zusammenhielten, waren durch rosa Bindfäden zu 5 Sous die Spule ersetzt worden. Plattheit und Niedergang. Klar, ich fühle mich längst nicht mehr wohl. Aber deshalb muss man doch nicht, will man doch nicht gleich gehen. Im Geiste überschlug er die Pension, auf die er ein Anrecht hatte. Höchstens 18.000 Francs. Mit den kleinen Renten seines Vaters reichte das gerade noch zum Leben. Naja, die Haushälterin und ich, wir brauchen ja zum Leben kaum etwas. Gute alte Eulalie, was wird sie dazu sagen? Und wie soll ich leben? Hier bin ich mit allem vertraut. Was soll ich denn ohne alle die festen Gewohnheiten, die liebgewordenen, immer gleichen Rituale? Ja, was soll ich denn ohne mein Zimmer, in dem sich mein ganzes Leben abspielt, machen? Wie soll das gehen? Gewiss, die Unterhaltungen mit den Kollegen boten wenig Abwechslung. Sie drehten sich stets um die zu erwartende oder nicht zu erwartende Beförderung, den mutmaßlichen Rentenanspruch, man spekulierte sogar auf Todesfälle. Er hoffte sich illusorische Gratifikationen und kam von solchen fesselnden Themen nur ab, um sich endlos der Tagespresse zu widmen. Aber diese Vorhersehbarkeit ist so vertraut, so beruhigend. Die immer gleichen Gesichter, die Plattheit der Scherze. Und gab es nicht im Zimmer des Büroleiters interessante Diskussionen darüber, welche Wendung man einer Sache geben sollte? Wie diese juristischen Wortgefechte ersetzen, diese gespielten Streitereien, fröhlichen Übereinkünfte, heiteren Händel? Wie sich von einem Beruf ablenken, von dem man geradezu besessen ist? Ich bin allein, Junggeselle, ohne Freunde und Familie. Ich bin für andere Aufgaben als diejenige hier im Büro völlig ungeeignet. Ich bin zu alt, ein neues Leben anzufangen. Ich habe Angst, entsetzliche Angst. Ich muss an meinen Schreibtisch. Mir ist schlecht, wo kann ich mich hinlegen? Er zwang sich zu gehen, entschlossen, nötigenfalls im Kampf zu sterben. So kehrte er ins Ministerium zurück und betrat wieder sein Zimmer. Dort wäre er wirklich beinahe ohnmächtig geworden. Er betrachtete sprachlos, mit Tränen in den Augen, den Raum, der ihn umhüllt und geborgen hatte. Da traten leise, im Gänsemarsch, seine Kollegen ein. Amtsgehilfe, ein großer Dürrer mit einem Marabu-Schädel und ein paar farblosen Haarbüscheln am Hinterkopf, schüttelte ihm lebhaft die Hände, ohne ein Wort zu sagen. Er behandelte ihn wie einen Hinterbliebenen, der nach dem Schlussgebet die Leiche im Gefolge aus der Kirche kommt. Die Expedienten nickten und bezeugten durch stumme Verbeugungen ihren behördlichen Schmerz. Die Schreiber, die ihn besser kannten, deuteten ein paar Trostworte an. Ich beneide Sie irgendwo. Jetzt beginnt ein ganz neues Leben. Sie haben Zeit, Freizeit. Ich würde mich bestimmt nicht langweilen. Seien Sie froh, dass Sie alleinstehend sind. Wieso wollen mir jetzt alle beweisen, dass ich froh sein soll, mein geliebtes Büro zu verlassen? Aufs Land ziehen. Die Preise sind wirklich bezahlbar. Was? Jetzt soll ich auch noch Paris verlassen? Sie können verreisen. Wieso soll ich plötzlich verreisen? Ich hasse es zu reisen. Jetzt können Sie schlafen, solange Sie wollen. Ich soll den ganzen Tag spazieren gehen oder im Bett liegen? Sie Glückspilz. Ich soll mich freuen. Das Musterbeispiel aufrichtiger Sympathie und echten Bedauerns lieferte Baptiste sein Laufbursche. Salbungsvoll und bestürzt bot er Monsieur Bougrand an, sein persönliches Habe wie den alten Mantel, Federn, Stifte und so weiter, die noch im Büro waren, eigenhändig zu ihm nach Hause zu tragen. Wo Sie doch immer so großzügig zu mir gewesen sind. Wobei er zu verstehen gab, dass dies für Monsieur Bougrand die letzte Gelegenheit wäre, ihm ein anständiges Trinkgeld zu geben. Vorwärts, meine Herren! Der Direktor will um 5 Uhr die Mappe haben. Bis ganz bald, wir sehen uns. Wir können uns ja mal zu einem Essen verabreden. Es kommt schon, die Pflicht ruft. Alle gingen auseinander. Und wiehernd wie ein altes Pferd machte sich Monsieur Bougrand an die Arbeit und beeilte sich, die Zeit wieder einzuholen, die er mit seinen schmerzlichen Träumereien auf der Parkbank verloren hatte. Sieh einer an, das kann man wesentlich besser formulieren. Na, dann möchte ich ja mal wissen, wie die das ohne mich hinkriegen. Ja, ich denke, so ist es differenzierter, genauer. Ihr Schufte, keine 2 Minuten waren Sie da, die guten Freunde. Die ersten Tage waren jammervoll. Er wachte zur selben Zeit wie früher auf. Wozu aufstehen? Was hat das denn für einen Sinn? Faulenzte gegen seine Gewohnheit noch im Bett herum und zog sich schließlich doch an. Ich Wie war das noch? Endlich können Sie so viel, Sie wollen spazieren gehen. Na, dann gehen wir doch spazieren. Und wohin? Selbstverständlich in den Jardin de Luxembourg. Der Park war von seiner Wohnung in der Rue de Vaugirard nicht weit entfernt. Doch diese sorgfältig geharkten Rasenflächen ohne Erde und Wasserflecken, die aussehen, als würden sie jeden Morgen übermalt und lackiert, diese wie neu gemachten Blumen auf ihren drahtähnlichen Stängeln, diese stockgroßen Bäume, diese ganze unechte, mit schwachsinnigen Statuen bepflanzte Landschaft stimmten ihn nicht wohl. Er wollte sich am Ende des Parks in die einstige Baumschule flüchten, die jetzt im weihevollen Schatten der École de Pharmacie und des Lycée Louis le Grand stand. Hier ist es grauenhaft. Die Qualen, die den Obstbäumen auferlegt werden. Diese Bäume haben nicht einmal mehr die Form von Bäumen. Man vierteilt sie mit Stangen, lässt sie an Drähten über den Boden kriechen. Man krümmt ihre Glieder von Beginn an und so erhält man diese verrenkten Stämme wie aus Gummi. Sie kriechen, winden sich wie Nattern, werden bauchig wie Körbe, ahmen Bienenstöcke, Pyramiden, Fächer oder Blumenvasen nach. Dieser Park ist ein wahrer Pflanzenfolterkeller, in dem Gärtner mit Folterbänken, spanischen Stiefeln aus Gusseisen oder Stahl, Flechtwerk und Stützkorsette darauf aus sind, gekrümmte Glieder nicht wie beim Menschen gerade zu richten, sondern im Gegenteil umzubiegen, auseinanderzureißen und zu verdrehen. Doch als er diese Art und Weise, Bäume umzubringen, ausreichend betrachtet hatte, zog er müßig weiter. Ausgelaugt kehrte er heim und wollte in der Küche nach etwas Essbarem Ausschau halten. Seit wann sitzen Sie in der Küche? Wie sehen Sie überhaupt aus? Sie haben es doch gut, gehen nicht arbeiten, kommen eine dicke Pension. Was man da alles machen könnte. Aber Sie sagen kaum noch guten Morgen. Stattdessen rumlungern, nichts tun. Aber nicht hier, nicht in meiner Küche. Mein Gott, dieser Dreck an den Schuhen. Wo waren Sie überhaupt? Hätte ich gewusst, was aus Ihnen mal wird. Was schreist du so? Ich gehe ja schon. Meine gute alte Eulalie, was ist mit ihr? Was habe ich ihr getan? Es dauerte nicht lange und Schlaflosigkeit stellte sich ein. Der Appetit kam ihm abhanden. Die einst so angenehmen Nächte unter der Decke wurden unruhiger und düsterer, während in der schwarzen Stille weit entfernt die Stunden schlugen. Dennoch musste er, wenn ihm die Zeit lang wurde, spazieren gehen, um sich die Füße zu vertreten, und strandete in Museen. Jetzt gehen mich diese Bilder an. Was haben die mit mir zu tun? Nichts, gar nichts. Mir wird schwindelig von den vielen mir unbekannten Landschaften, Menschen. Ich kenne keinen dieser Maler. Es war eine sinnlose Beschäftigung, Bilder anzustarren. Er wandelte langsam die Hände hinter dem Rücken vor den Rahmen auf und ab. Bohrender denn je verfolgten ihn die Erinnerungen an sein Büro. Das Ministerium erschien ihm als Ort der Freuden. Die erlittenen Ungerechtigkeiten hatte er vergessen. Was blieb, war das Traumbild eines gesicherten, behaglichen, angenehmen Lebens. Ach, was war das für eine freundschaftliche, fröhliche Arbeitsatmosphäre, besonders in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe. Man kann sagen, meine Kollegen waren besonders zugewandt und uneigennützig. Und sicher vermissen sie mich ebenso wie ich sie. Gleich morgen statte ich ihnen einen Besuch ab. Ah, Monsieur Bougrand. Was machen Sie denn hier? Wie geht's? Also, wie ich Sie um Ihre freie Zeit beneide. Monsieur Bougrand hat es geschafft. Er kann verreisen, spazieren gehen, sich erholen. Während wir hier in unserer Tretmühle... Von wegen erholen. Ich kann Ihnen gar nicht Sie sagen... Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Wir gönnen es Ihnen von Herzen. Besuchen Sie uns mal wieder. Vielleicht nach Ostern. Vielleicht wollen Sie mal sehen, wer jetzt in Ihrem Zimmer residiert. Na, ich weiß nicht. Monsieur lächelte beklommen. Unabsichtlich versetzte man ihm dann noch einen letzten Schlag. In einem Anfall von Schwäche ließ er sich in sein altes Zimmer schleppen. Er sah den Angestellten, der ihn ersetzt hatte. Einen ganz jungen Mann. Sein farbloser junger Schnösel, das blasierte Lächeln. Er ist noch nicht mal aufgestanden, dieses erbärmliche Würstchen. Lieber Gott, wie soll man diese Schmach nur ertragen? Wie er mein Zimmer verunstaltet hat. Seit wann steht denn ein Schreibtisch nach Süden ausgerichtet? Und was soll das denn? Das Tintenfass steht rechts, der Federkasten links. Mein Bücherregal stand doch an der linken Wand und der Sessel. Wo ist überhaupt der Sessel geblieben? Der kleine Dreifuß hat auch seine Funktion eingebüßt. Verstört verließ er das Ministerium. Aber auf dem Weg nach Hause keimte und wuchs in ihm plötzlich ein Gedanke. Ach, vielleicht ist das die Rettung. Jawohl, das ist die Rettung. Seine Freude war so groß, dass er daheim mit gutem Appetit aß, in der Nacht wie ein Maulwurf schlief und bei Tagesanbruch fröhlich erwachte. Was für eine Eselei haben Sie sich da ausgedacht? Sie sind ja übergeschnappt. Jawohl, jawohl. Meine liebe, gute Eulalie, jetzt wird alles anders. Jetzt wird alles, alles wird gut. Wir werden wieder ein schönes, sinnerfülltes Leben führen. Wie lange sind Sie eigentlich schon meine... Was reden Sie denn da? Ja, ich meinte, wie lange stehen Sie schon meinem Haushalt vor? Seit wann interessiert Sie das? Nunmehr seit 30 Jahren und die ganze Zeit kein Wort des Dankes. Geschweige denn eine kleine Gehaltserhöhung. Ich bin jetzt Pensionär. Da müssen wir den Gürtel enger schnallen. Aber Worte des Dankes habe ich schon öfter. Na, großartig. Die Worte können Sie sich schenken. Der Plan, der ihn wieder munter gemacht hatte, war leicht zu bewältigen. Als erstes zum Tapetenhändler. Er kaufte einige Rollen einer scheußlichen Chicorée mit milchfarbenen Tapete, mit der er die Wände seines kleinen Zimmers bekleben ließ. Der Schreibtisch, mein Schreibtisch. Haargenau so muss er aussehen. Schwarz gestrichenes Tannenholz mit einem Aufsatz für die Ablagen. Sie haben auch einen neueren. Wieso moderner? Auf keinen Fall. Ich will diesen. Diesen hier und keinen anderen. Dazu kaufte er einen kleinen Tisch, auf den er eine schartige Waschschüssel und ein altes Glas mit einem Stück Eibischseife stellte. Einen Rohrsessel und zwei Stühle, die er halbkreisförmig anordnete. An den Wänden ließ er Fächerschränke aus hellem Holz anbringen und stellte grüne Mappen mit Kupfergriffen hinein, befestigte mit einer Stecknadel einen Kalender am Kamin, dessen Spiegel er entfernen ließ. Auf den Sims kommen noch die Karteikästen. So, jetzt mit Schwung. Die Strohmatte und den Papierkorb unter den Schreibtisch. Und ich bin wieder zu Hause. Ich bin wieder zu Hause. Auf dem Schreibtisch ordnete er methodisch die ganze Garnitur seiner Federhalter und Stifte. Federhalter in Keulenform, aus Kork, mit einem kupfergepanzerten Mantel aus Palisanderholz, das beim Anspitzen gut riecht, schwarze, blaue, rote Stifte für Randbemerkungen und Verweisungen. Dann stellte er wie ehedem ein Tintenfass aus Porzellan rechts. Selbstverständlich rechts. Und links davon gehört die mit Sägemehl gefüllte Holzschale und darüber kommt das Oblatenkästchen. So hat das seinen Sinn. Fast überall Aktenstöße aus gelblichem Papier. Über den Ablagefächern die notwendigen Bücher. das Verwaltungswörterbuch von Bloch, der Code Civil und die gebräuchlichsten Gesetze, der Becquet, der Blanche. Ich bin noch lange nicht am Ende. Halt, da fehlt noch was, mein Sitzpolster. Ich brauche euch nicht. Jetzt bin ich endlich wieder zu Hause. Zu Hause in meinem Büro. Na dann, fangen wir mit einer wirklichen Herausforderung an. Eine Frage, die nicht alle Tage auftaucht und Scharfsinn erfordert und langjährige Berufserfahrung, um sie zu beantworten. Strahlend machte er sich ans Werk. Morgens eilte er wie ehedem aus dem Haus, wie einer, der pünktlich ankommen will, lief über den Boulevard Saint-Germain, hielt auf halbem Weg zu seinem ehemaligen Büro inne, nahm den gleichen Weg zurück und kehrte heim, wobei er auf der Treppe seine Uhr hervorholte. Jetzt ist aber Zeit. Mal sehen, was heute so anliegt. Na dann, wollen wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Er tauschte seinen Frack gegen den alten Gehrock, den er im Ministerium immer trug. Ran an die Arbeit. Er dachte sich täglich zu beantwortende Fragen aus, reichte Petitionen zu seinen Händen ein, beantwortete sie, nahm sogenannte Eintragungsvermerke vor, indem er Posteingangs- und Postausgangsdaten in einem dicken Buch festhielt, und wenn die Bürozeit um war, flanierte er wie früher ein Stündchen durch die Straßen, ehe er zum Abendessen heimkam. So, so, so. Verzwickt, verwickelt, aber umso besser. Herausforderungen sind willkommen. Ich habe keine Angst davor, wie diese jämmerlichen Bürschchen, die sich in gemachte Nester setzen. Also dann, sehen wir doch mal nach. Gab es da nicht vor ungefähr 10 Jahren einen Entscheid des obersten Verwaltungsgerichts? Richtig, hier ist er. Und es war im Juni vor 10 Jahren. Von wegen Gebrechen, moralische Invalidität. Glücklich in juristischen Chinoiserien herumzufuhrwerken, seine These mit so oder so verwendbaren Richtersprüchen würzen zu können, schwitzte er über dem Papier, fing seine Konzepte und Entwürfe mehrmals neu an, korrigierte sie auf dem weißen Rand, wie es einst sein Chef gemacht hatte, konnte es sich aber trotzdem nicht recht machen. Mit wem reden Sie eigentlich andauernd? Meine Güte, ist hier eine stickige Luft. Hier muss mal gelüftet werden und Staub gewischt. Um Gottes Willen, weg mit dem Staubtuch. Weg, raus, verschwinde, du hast hier nichts zu suchen. Wie oft muss ich das noch sagen? Ich arbeite. Wie soll ich heute fertig werden, wenn ich laufend unterbrochen werde? Sie sind ja vollkommen übergeschnappt. Hinaus, hinaus! Dieser Ort ist heilig. Unterstehen Sie sich hier noch einmal einzudringen. Betreten, verboten, genau das kommt jetzt an die Tür. Er setzte sich wieder an die komplizierte Frage, kaute an seinem Federhalter herum, schlug sich an die Stirn, erstickte vor Ärger und Hitze, öffnete das Fenster, um Luft zu schnappen. So ging das einen Monat. Dann überkam ihn Unbehagen. Was kann ich mehr tun, als täglich meine Pflicht erfüllen, nicht aufgeben? Und doch, selbst wenn ich das Zimmer ungelüftet lasse, sodass es wie früher im Ministerium nach Staub und getrockneter Tinte riecht, so fehlt es doch an Austausch. Was würde ich darum geben, einfach mal zu läuten? Und dann käme mein Laufbursche und ich würde ganz entspannt ein wenig mit ihm plaudern. Einfach mal läuten. Das sind ja ganz neue Sitten. Jetzt soll ich also springen, wenn Sie läuten. Bitte, bitte, bitte nicht in dieses Zimmer kommen. Nicht hier hinein. Vor Langeweile übergeschnappt. Das sind Sie. Jawohl, übergeschnappt. Und außerdem weiß ich schon morgens, wenn ich die Post aufmache, was drinsteht. Wieso auch nicht? Ich habe sie mir ja selbst geschrieben. Man erkennt sofort die eigene Schrift. Das nimmt einem alle Illusionen. Es müsste zumindest jemanden geben, der die Post adressiert und verschiedene Umschläge benutzt, dass man sie nicht sofort wiedererkennen kann. Mutlosigkeit überkam ihn. Er langweilte sich so sehr, dass er sich ein paar Tage Urlaub bewilligte. Ist genehmigt. 4 Tage Urlaub. Unterschrift. Fertig. Mein Gott, Monsieur, wie schlecht Sie aussehen. Ich verstehe wirklich nicht, wie man den ganzen Tag arbeiten kann, ohne dass es auch nur das Geringste einbringt. Was ist bloß aus Ihnen geworden, als Sie noch ins Ministerium gingen? Was waren Sie für eine passable Erscheinung? Monsieur Bougrand seufzte, und als sie weg war, besah er sich im Spiegel. Ich bin alt geworden, um die Augen herum so runzlig, die Augenbrauen fast weiß. Kaum noch Haare auf dem Kopf, puh. Mein Mund ist kaum noch zu sehen. Tränensäcke, eingefallene Wangen, ziemlich unschön. Er betrachtete seinen kleinen, dicken Körper. Die Schultern hingen herab, seine Kleider wirkten weiter und älter. Er fühlte sich vernichtet, klapprig, erdrückt von den 50 Jahren, die er so heiter getragen hatte, als er noch in einem echten Büro arbeitete. Sehen Sie nicht zu lange in den Spiegel. Nehmen Sie ein Abführmittel und tun Sie etwas gegen die Langeweile. Monsieur sollte angeln gehen. Er könnte uns aus der Seine etwas zum Braten mitbringen. Angeln lenkt Männer ab. Ich kann überhaupt nicht angeln. Ich esse auch keinen Fisch. Monsieur Bougrand schüttelte leise den Kopf und verließ die Wohnung. Eines Tages, als ihn ein Spaziergang zufällig, ohne dass er es überhaupt bemerkte, in den Jardin des Plantes geführt hatte, sah er, dass ihn irgendjemand grüßte. Er blieb stehen, sammelte sich und erkannte seinen früheren Laufburschen aus dem Büro. Irio, mein Freund, was treiben Sie denn so? Der Mann drehte sich um, nahm seine Mütze ab und ging mit der Pfeife in seiner Hand in Hab-Acht-Stellung. Nichts, Monsieur Bougrand. Ich werkle hier und da so herum, um meine Rente aufzubessern. Aber mit Verlaub, viel kommt dabei nicht herum. Seit meine Beine nicht mehr mitmachen. Ah, so, so. Die Beine. Aha. Hören Sie, Irio, haben Sie noch einen Ihrer Laufburschenfrecke aus dem Ministerialbüro? Das kann schon sein. Aber warum wollen Sie das wissen? Antworten Sie bitte klar und deutlich, ja oder nein. Aber sicher, Monsieur. Einen alten habe ich noch. Ich trage ihn zu Hause, um meine Straßenkleider zu schonen. Das ist sehr gut. Ausgezeichnet. Ich werde ihn einstellen mit seinem Bürofrack. Er kann alle Viertelstunde, wie früher, zu mir kommen. Bringt mir die Papiere, besorgt den Postausgang. Er kann die Adressen auf die Umschläge schreiben. Monsieur, weshalb wollten Sie das denn nun wissen? Mein lieber guter Bursche, Irio, hören Sie mir gut zu. Ich gebe Ihnen 50 Francs im Monat unter der Bedingung, dass Sie zu mir kommen. Ganz genau, verstehen Sie, ganz genau wie im Büro. Nur, dass Sie dann nicht mehr die Treppen hinauf und hinunter müssen. Allerdings müssten Sie sich jetzt den Bart rasieren und wieder Koteletten tragen. Was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht. Hört sich interessant an. Wollen Sie ein Geschäft aufmachen? Eine Bank? Nein. Nein, ich werde Ihnen das alles rechtzeitig erklären. Hier ist meine Adresse. Machen Sie sich zurecht. Ich meine, stellen Sie sich wieder her, so gut Sie das können. Und dann kommen Sie morgen zu mir, um Ihre Stelle anzutreten. Außer sich vor Glück rannte Monsieur Bougrand nach Hause und strahlte seine Haushälterin an, die ihn überrascht musterte. Guten Tag, liebe Eulalie. Was steht denn heute auf dem Speiseplan, altes Haus? Nein, was ist Monsieur heute aufgeräumt? Ja, hol doch mal was Ordentliches zu trinken. Einen guten Bordeaux. So ist es recht. So müsste Monsieur alle Tage sein. Dann würde man gern seine Arbeit machen. Genau darum geht es ja gerade. Gerne seine Arbeit machen. Was gibt es denn Schöneres? Stell dir vor, liebe Eulalie, ich habe meinen alten Laufburschen getroffen und bei mir eingestellt. Wie denn? Machen Sie ein Geschäft auf? Natürlich nicht. Ich habe ihn hier zu Hause in mein Büro bestellt. Ach, dann kommt er also zum Nichtstun. Und will dafür auch noch Geld einheimsen. Aber nein, Eulalie. Er hat seine Aufgaben. Außerdem ist er ein anständiger Mann, ein alter Diener, der genau seine Pflichten kennt. Und was bekommt er für seine Pflichten? Er ist ein ganz bescheidener Mann. Er bekommt 50 Francs und ist damit einverstanden. Das ist ja unerhört. Sieh da, er soll für 50 Franc die Daumen drehen, während ich, die ich putze, koche und sie umsorge, nur 40 Franc im Monat kriege. Mir bleibt die Luft weg, das ist doch wohl ein starkes Stück. Nein, Monsieur, so geht das wirklich nicht. Stellen Sie doch den alten Bürohengst ein und lassen Sie sich von ihm mit einem Flanelltuch und dem nach Farbe stinkenden Balsam abreiben. Ich gehe. Das muss ich mir in meinem Alter nicht mehr gefallen lassen. Aber meine gute alte, liebe Eulalie, Sie brauchen sich doch nicht so zu ereifern. Wenn Sie wollen, werde ich Ihren Lohn auch erhöhen. Mein Lohn? Ach, die 50 Franc im Monat werden mich nicht halten. Es ist die undankbare Art, wie Sie mit mir umspringen. Deshalb gehe ich. Ich gehe. Was heißt denn 50 Franc? Im Traum nicht denke ich daran, ihr 10 Franc mehr zu geben. Das kann ich gar nicht. Mich werden Sie nicht halten mit Ihrem lächerlichen Angebot. Andere Herrschaften verstehen zu leben, aber Sie hocken hier in Ihrer muffigen Stube und holen noch einen Bettler ins Haus. Nein, Uriot ist kein Bettler, ist ein sehr ehrenwerter Laufbursche, der bei mir wieder seinen Dienst versehen kann. Und wo wollen Sie dieses Individuum unterbringen? Doch wohl nicht in meiner Küche. Nein, im Vorzimmer. Sie brauchen sich weder um ihn zu kümmern, noch mit ihm zu reden. Da sehen Sie mal, mein Mädchen, Ihre Aufregung war doch vollkommen grundlos. Ich rege mich auf, wann und wie ich will. Und ich habe allen Grund dazu. Eulalie schrie und schimpfte noch eine ganze Weile weiter. Sie war längst entschlossen zu bleiben, erstickte aber jeden dementsprechenden Anschein unter Vorwürfen. Völlig erschöpft wagte Monsieur Bougrain, sie nicht einmal mehr anzusehen, als sie mit frecher und stolzer Miene aus dem Zimmer ging. Viel Post ist heute Morgen nicht gekommen. Nein, Uriot, nein. Aber komm, entspannen wir uns. Ich hatte gestern eine große Sache zu bearbeiten und da ich ja allein bin, musste ich die wenigen wichtigen Fragen hintanstellen. Wir lassen nach, wie der arme Monsieur de Pinodel zu sagen pflegte. Hat Monsieur ihn noch gekannt? Oh ja, mein Junge, ja. Ach Gott, war das ein fähiger Mann. Er hatte nicht seinesgleichen, wenn ein heikler Brief zu schreiben war. War auch noch so ein rechtschaffener Diener, den man wie mich vorzeitig in Pension geschleppt hat. Sie müssen mal sehen, wie es heute in der Verwaltung zugeht. Die jungen Leute denken nur ans Vergnügen, haben nur noch das eine im Kopf. Ach, Monsieur Bougrain, es geht bergab mit den Büros. Ja, man mag's wohl recht haben. So, nun geh. Ich will dann mal wieder. Ach ja, die Verwaltungssprache. Die muss man pflegen. Diese bezugnehmend auf und in Beantwortung des Schreibens, das Sie mir haben zukommen lassen, habe ich die Ehre, Ihnen mitzuteilen. Diese herrliche Phraseologie, ohne die Bedeutung der Ausführungen zu verkennen, auf die Sie Ihre These stützen. Schließlich die für das Justizministerium bestimmten Formulierungen, in denen von der seitens der Chancellerie vertretenen Auffassungen die Rede war, all diese ausweichenden und abmildernden Sätze, diese »Ich bin geneigt zu glauben, es wird Ihnen nicht entgangen sein, ich lege Wert auf« das ganze Vokabular der Wendungen, die noch auf die Zeit Colberts zurückgingen, bereitete Monsieur Bougrain schreckliche Mühe. Den Kopf auf die Fäuste gestützt, überlas er die ersten Sätze eines soeben fertiggestellten Entwurfs. Hier konnte er sich mit der hohen Schule dieser Kunst beschäftigen. Monsieur le Président, die Streitsachenabteilung hat mir zur Letztentscheidung eine von Monsieur B. eingelegte Berufung vor dem obersten Verwaltungsgericht übermittelt, welche auf die Aufhebung meines Bescheids vom wegen Überschreitung der Amtsgewalt abzielt. Ist der zweite Satz. Ehe ich zur Erörterung der Argumente komme, will ich die Umstände, die zur vorliegenden Berufung Anlass geben, kurz in Erinnerung rufen. Jetzt wird's schwierig. Man muss die Sache verpacken, nicht so weit vorpreschen. Die Beschwerde von Monsieur so und so gegen diesen, wie er schreibt, Willkürakt, ist verbrieftes Recht, das ist unstrittig. Es geht jetzt darum, geschickt aus dem Streitfall herauszukommen, Listen anzuwenden, bestimmte Punkte zu übergehen. Nach dem Buchstaben des Gesetzes habe ich im Ganzen gesehen 40 Tage Zeit für die Antwort. Ich werde darüber nachdenken, die Sache in meinem Kopf bewegen, das Ministerium keinesfalls blindlings verteidigen. Gerade eben kommt Post. Hier, Monsieur, 2 Briefe. Schon wieder? Oh, ein harter Tag. Wie, es ist schon 4? Ja, die Tage sind schneller weg, wenn man so viel Arbeit hat. Man dreht sich auf dem Hacken um und flutsch, ist eine Woche vorbei. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke, braver Uriot, mach ruhig Feierabend. Ich bin ja auch gleich soweit. Merkwürdig, wie dieser Uriot nach Wein und Knoblauch stinkt. Ach, ich bin zufrieden. Alles genau wie im Büro. Und überall liegt Staub. Er fegt nie. Auch genau wie im Büro. Es ist so natürlich. Ebenso natürlich war, auch wenn er es kaum merkte, der wachsende Gegensatz zwischen Eulalie und Uriot. Obwohl sie monatlich 50 Francs bekommen hatte, konnte sich die Hausgehilfin an diesen Säufer nicht gewöhnen. Dabei war er dienstbar und geduldig und schlief im Vorzimmer auf einem Stuhl, bis nach ihm geläutet wurde. Oh, wie unerträglich das hier wieder stinkt. Raus hier! Ich muss lüften, Staub wischen. Und wenn ich noch einmal eine Flasche zwischen den Bücherregalen finde, dann gieße ich sie dir über deine mottenzerfressene Uniform. Lass mich in Ruhe, du alte Hexe. Ich bleibe hier sitzen, bis Monsieur schellt. Du Faulpelz, du nutzt ihn aus, kriegst Geld fürs Schnarchen. Und du kriegst Geld dafür, dass du uns täglich einen Fraß vorsetzt, dass man daran ersticken möchte. Dann erstick doch dran, du Säufer. Halt's Maul, alte Vettel. Sonst vergesse ich mich. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Das werdet ihr mir büßen. Alle beide. Und um ihrem Herrn ihre Unzufriedenheit kundzutun, verdarb sie absichtlich die Soßen, machte den Mund nicht mehr auf und ließ die Türen knallen. Eingeschüchtert sah Monsieur Bougrain zu Boden, verschloss die Ohren, um die grässlichen Beschimpfungen nicht mehr zu hören, welche die beiden Hausangestellten an der Küchenschwelle austauschten. Allerdings bekam er mit, dass sich Eulalie und Uriot mitunter durchaus einig waren. Ich gebe zu, dass der alte Knacker nicht richtig im Kopf ist. Das ist schön gesagt. Er ist verrückt. Das ist heute mein erstes Glas. Na, sag mal früh am Morgen. Er kann einem mit seinem Getue unglaublich auf die Nerven gehen. Seine Schande, dass man sich für so einen Trottel aufopfert. Sie nannten ihn sogar altes Vieh. Da überkam ihn Traurigkeit und beeinträchtigte seine Arbeit. Er hatte keinen inneren Halt mehr. Zum Schreiben seines wichtigen Einspruchs hätte es der ganzen Konzentration bedurft, deren er fähig war. Doch er war heillos zerstreut. Seine Gedanken kreisten um häusliche Szenen, um Eulalies unausstehliche Launen, und wenn er sie mit der Sanftheit seines Schafsblicks zu besänftigen suchte, wurde sie erst richtig boshaft. Und er, verzweifelt, blieb allein zu Hause, kaute auf dem miserablen Essen herum und wagte nicht, sich zu beklagen. So geht es nicht. Das ist plump, ohne Anmut. So kann man nicht argumentieren. Natürlich muss ich darauf eingehen, wie gewissenhaft und über Jahre. Das ist all die Zeit kein einziges Versäumnis, nie eine fehlerhafte Einlassung. Immerhin sind das gewichtige Argumente. Du hast mich bestohlen, du dreckiger, blödsinniger Säufer. Gib den Spiritus raus, du Mistkerl. Selber Spiritus. Wie soll ich da denken? Wie soll ich so meine Aufgaben erledigen, vorankommen? Ruhe, bitte um Ruhe. Wo ist eigentlich meine Post? Uriot, der Schurke, hat sie wieder nicht gebracht. Diese unerträglichen Kopfschmerzen. Ruhe. Bitte. Um Ruhe. Diese Scherereien verstärkten die Gebrechen des Alters, das jetzt auf ihm lastete. Er litt unter Blutandrang im Kopf, erstickte fast bei den Mahlzeiten und schreckte nachts qualvoll hoch. Bald hatte er Mühe, die Treppen hinaufzusteigen, um in sein Büro zu gehen. Doch er spannte seine Kräfte an, verließ morgens das Haus, lief die Straße entlang in die Richtung seiner ehemaligen Arbeitsstätte, drehte auf halber Strecke um und kehrte zurück nach Hause, um in seinem Büro seinen Pflichten nachzukommen. Sein armer Kopf wackelte. Dennoch rieb er sich weiter an dem begonnenen, so wichtigen Einspruch auf, von dem er nicht mehr lassen konnte. Gleich ist die Sache vom Tisch. Wie war das noch? Man könnte noch diesen Paragraphen anführen. Niemals werde ich da locker lassen. Nicht aufgeben. Pflicht ist Pflicht. Disziplin ist alles. Sobald er sich nur etwas freier fühlte, beackerte er hartnäckig die fiktive, selbstgestellte Frage, wie er den Einspruch des Monsieur B. vor dem obersten Verwaltungsgericht mit allen ihm zu Gebote stehenden Erfahrungen im Dschungel der Paragraphen und Formulierungskünsten beantworten konnte. Oh. Ich hab's gleich. Nur Geduld. Ich brauche dafür Ruhe. Ich hab keinen Rückzugsort mehr. Sie dringen hier ein in mein Heiligstes mit ihrem Geschrei und Gestreite. Ruhe, Ruhe. Ich hab's gleich. Nur noch einen passenden Paragraphen. Na also, sieh einer an. Karo 10. Herzschlag. Gestochen. Das gibt's doch nicht. Ah! Ha? Jetzt ist er völlig übergeschnappt. So. Lass mal sehen, wie sieht's denn mit Kreuz aus? Mist. So, und die Herz 10. Monsieur Bougrain hatte die schwierige Frage gelöst. Er lag jedoch einer Überanstrengung seines Gehirns, die seinen Schädel mit einem Schlag durcheinander brachte. Herz hast du doch eben noch gestochen. Was, ich? Ja, gerade eben erst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na hier, da. Da ist der Stich. Herz Ass und dein Karo Bube. Weder Uriot noch Eulalie störten sich daran. Na, da habe ich nie aufgepasst. Vor wegen. Jetzt mach weiter. Den Stich zählen wir am Ende einfach nicht mit. Sind eigentlich noch Trumpf unterwegs? Kreuz Bube. Gegen Abend fanden sie den Zusammengebrochenen auf dem Tisch mit glasigen Augen. Die Sache ist wasserdicht. Es gibt keinen drinnen. Monsieur? Monsieur, hören Sie mich? Ich bin's. Eulalie, da stehst du herum wie ein Ölgötze. Hol einen Arzt. Die Sache ist wasserdicht. Der Arzt diagnostizierte einen Schlaganfall und erklärte den Kranken für verloren. Hast du gar kein Schamgefühl? Monsieur ringt mit dem Tod und du wühlst dir in seinem Schreibtisch herum. Du weißt doch, dass du das Büro nicht betreten darfst. Ach, und wer soll mir das verbieten? Du vielleicht? Ein Säufer, der fürs Nichtstun auch noch Geld von unserem armen Monsieur bekommen hat. Ich suche nur nach ein paar Andenken. Von wegen Andenken. Her damit. Das ist meins. Lass das los. Weg hier. Raus. Wag das nicht. Das sofort her. Monsieur Bougrain starb in dieser Nacht, während der Laufbursche und die Haushälterin sich um die Habseligkeiten ihres Herrn stritten und einander zu verscheuchen suchten. Auf dem Schreibtisch des nunmehr verwaisten Zimmers lag das Papier, auf das Monsieur Bougrain hastig, sein Ende kommen fühlend, die letzten Zeilen seines Einspruchs gekritzelt hatte. Aus diesen Gründen, Monsieur le Président, kann ich die von Monsieur Bougrain eingelegte Berufung nur abschlägig bescheiden. Monsieur Bougrain in Pension. Ein Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Joris Karl Heusmanns. Aus dem Französischen übersetzt von Gernot Krämer. Es sprachen Erzähler Michael Rotschopf, Monsieur Bougrain Jens Harzer, Eulalie Barbara Nüsse, Uriot Friedhelm Tock, Monsieur Devin Wolfgang Rüther sowie Matthias Ponier, Ernst August Schäppmann, Jean-Paul Beck und Louis Friedemann Thiele. Musik Z. Piao. Sprachaufnahmen Ernst Hartmann, Wolfgang Rixius und Jutta Stein. Klanggestaltung und Montage Karl-Heinz Stevens. Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx. Hörspielbearbeitung und Regie Elisabeth Panknin. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Redaktion Sabine Küchler.